次在一起，管你嘛你诺也没你比得，孤那无辜把我冰毒拉苦，无为自苦比我sasa kama vua maneno yangu yangetiririka ningekuwa na mbingu mikononi mwangu singeweza kusema ila ndani ya roho yangu oku baba Aksante kwa maisha ukweli njia Baba ubarikiwe Sikiliza roho yangu baba Moyo wangu kuimbia Sikia nyimbo ya chochote baba sikia roho yangu sikiliza roho yangu baba moyo wangu kuimbia sikia nyimbo ya upendo wa mtoto Sema chochote baba sikia roho yangu Kwa kweli siwezi kusema chochote baba sikia roho yangu Queen wote, sikia wote.